Go. Jetzt läuft, aber jetzt blinkt es nämlich da drüben auch. Oi. Ja, Radio Gedöns, oi, ohne Plan. Ja, wie ich gerade schon sagte, wir haben uns nämlich was total Lustiges ausgedacht, beziehungsweise eben nicht. Genau. Nellas? Ja. Erklär mal. Ja, wir sind so wie immer, nur machen anders. Radio, betrinken uns, nur anders. Mhm. Weil der super Witz ist nämlich, wir bereiten uns ja sonst immer akribisch vor und heute haben wir mal gar nichts vorbereitet. Nicht mal einen doofen Spruch oder so, sondern wir betonen heute unsere in unsere, wie sagt man denn, spontane Ader, aber irgendwie gibt es da ein Fachwort für. Spontanität. Unsere Spontanität. Ich kam nicht drauf. Mach mal Musik hier. Was? Ich mach mal Musik. Lars macht jetzt hier schon Musik. Ich red noch ein bisschen. Ja, red ruhig weiter, weil ich muss ja noch ein bisschen Musik auflegen hier. Also ist ja jetzt nicht so, als wenn wir nicht wüssten, was wir sagen sollen. Läuft. Ich grüße auf jede Häuser. Gibt mal hier zum Aufschreiben. Ich such den schönsten Mann im Land. Ein Zettel an das schwarze Brett. Er muss mit seinen Augen weg. Kratze sind Birkenrinden. Wo kann ich was Liebes finden? Schreib in Gold auf die Altäre. Ich komme nicht mit der Schere. Male Escort, jede U-Bahn, ruf mich unter 318 an, drucke mir Elmosenblätter mit dem Bild von dem Retter und verteile sie vor Karstadt. Hab die Männer noch nicht ganz satt, setz das Fett in die Bildzeitung, Emanze sucht eine Begleitung. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Lass im Werbefernsehen laufen, notfalls würde ich einen kaufen. Singe es von allen Bühnen, große Chancen haben Hühnen. Trage es auf meinem T-Shirt, schreib mir, wer wo was von wem hört. Werd ne Neon-Leuchtschrift machen, wenn du so willst, wie dein. Ich dich wiedersehen, mit dir schwimmen nach Athen, sogar mit dir früh aufstehen, sogar mit dir untergehen. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ich grüß auf jede Wand, neue Männer braucht das Land. Ah, Moment, ich muss die Platte anhalten. Das war die zum ersten Mal die Hinadeta Band, deswegen bitte nicht wieder wählen, obwohl ich echt angetan bin. Habe ich das gesagt? Wie nicht wiederwählen? Ja, hast du gesagt, aber es hat niemand anders gehört. Was? Warum wiederwählen? Nicht wiederwählen. Was hast du gegen Ina Deterband? Ich sag doch, die ist total super. Aber ja, warum soll man sie dann nicht wählen? Ja, weil sie heute zum ersten Mal dabei ist, dann darf man die nicht wiederwählen. Frag Dieter Thomas Heck, ey. Okay, du kennst keine mehr Dieter Thomas Heck, ne? Doch, natürlich kenne ich den. Das ist der hier. Wir haben jetzt leider hier kein Bild, weil ich habe vorgeschlagen, Video davon zu machen, aber das wäre geplant gewesen. Aber ich mache gerade so eine Kabelschlaufe an meinem Mikro und das ist Dieter Thomas Heck. Hat er immer eine Kabelschlaufe gehabt? Der hat immer eine Kabelschlaufe. Der war nämlich sehr intelligent, denn die alten Mikrostecker waren noch ziemlich knackanfällig und wenn du so eine Schlaufe hast am Kabel, dann kann das nicht knacken. Du musst in das Mikro sprechen, nicht in mein Ohr. Das Mikro war immer noch näher als das Ohr. Okay. Ja, das ist heute ungeplant und deswegen sucht der Lars schon wieder Musik raus, sehe ich gerade. Aber bevor der Lars die Musik rausholt, erzählt der Lars jetzt einen Schwank aus seinem Leben. Hoi, ein Schwank aus meinem Leben. Das ist jetzt mal hier unvorbereitet. Oh. Ja, geil. Ey, ich musste mal so kacken heute Morgen. Habe ich da auch von geschrieben. Ach ja, was ich dir auch geschrieben habe, war ja genau, als du auf dem Weg hierher warst, hast du mir geschrieben, dass du pünktlich sein wirst. Dann habe ich zurückgeschrieben, ja, ich weiß aber noch nicht, ob ich dann fertig bin und mich untenrum gewaschen habe. Und darauf hast du dann geantwortet, nee, bitte nicht waschen, lass. Ja, und dann ist die junge Dame, die neben mir stand, die war wohl ein bisschen sehr neugierig, hat mitgelesen, die hat dann mal eben kurz den Platz gewechselt, ja. So viel dazu. Ja. Wir haben aber hier auch Samples, ne? Muss ja nicht direkt Musik machen. Nee, du kannst ja auch ein Sample einspielen. Das musst du einfach nur machen. Bin ich hier der Tech, der. Ach, das ist ja auch gar nicht Buchhalter. Der Buchhalter ist Snoopy. Hallo Snoopy. Snoopy. Oi. Das ist eine Sprache, die Snoopy versteht. Mach doch mal hier Hamburger Abschaum. Soll ich ein Intro einsprechen? Ja, mach mal. Hamburger Abschaum. Hallo, neben mir steht jetzt hier der Dings von Hamburger Abschaum. Ich habe da eine Frage. Worüber handelt eigentlich das Lied Wir? Über uns. Danke. Geil. Ja, das war... damit hat man leise gerechnet. Ne? Ja, war leise, aber das war so leise aufgenommen. Also die Lautstärken waren auf volle Lautstärke. Aber das wird der Hörer nachher nicht hören, weil ich werd die Sendung ja technisch nachbearbeiten. Und die Hörerin? Die Hörerin hört sowieso nichts. Also beide nichts. Also... Weil ich glaube, Schlossi hört uns nicht mehr zu. Zwei doofe Eingedanken. Ich glaube, Schlossi hört uns nicht mehr zu. Wobei, wenn wir dann nachher anrufen und sagen, dass wir ABBA machen. Schlossi, ich habe hier ABBA auf Vinyl, das werden wir nachher spielen. Das ist ja jetzt auch schon wieder geplant. Also ich bin dran mit Musik aussuchen. Nee, ich guck mal, was da so da ist. Ja, dann mach. Moment. Der Lars redet weiter, ich leg mein Mikro weg. Ja, ich rede weiter. Ich rede jetzt erstmal mit meinem Wein. Ich wollte heute ja eigentlich eine melancholische Sendung mit Rotwein machen, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich nicht genug Rotwein habe. Und dann habe ich gedacht, gut, dann trinke ich trotzdem Rotwein, aber auch Bier. Und da, wo du jetzt gerade bist, ist alles deutschsprachig. Das Fach daneben ist anderssprachig. Ist ausländisch. Ich sehe hier eine Information bei Facebook. Tüdelheimsod gefällt Rilrek Radios Status, dass wir die Aufzeichnung gerade machen. Aber anrufen tut uns trotzdem keiner. Aber wir können den ja anrufen. Aber das machen wir erst später. Ja, wen? Wen soll ich denn anrufen? Mach doch einen Zufallsgenerator. Zufallsgenerator, dann kommen wieder irgendwelche wichtigen Leute. Ich könnte meinen Bankberater mal anrufen. Der hat mich sowieso zum Gespräch gebeten. Dafür. Ich rufe jetzt mal an die Eier an. Hallo Andi, erzähl mal was Lustiges. Du bist nämlich im Radio. Oh, was soll ich sagen? Ja, du kannst auch was Lustiges machen, das geht auch. Mach mal Werbung für den Film, den wir gleich haben. ist mir gerade nicht der Sinn nach. Ich bin gerade reingekommen, Lars, und bin schon wieder auf dem Sprung. Ja, wo gehst du denn hin? Tochter abholen vom Schlittschuhlaufen, dann zum Schwiegervater, 1,5 Stunden was Schlimmes anhören und dann... Du weißt, dass dein Schwiegervater das hören kann, was du gerade gesagt hast? Ja, ich erkläre es dir nachher. Alles klar. Okay. Was wollte ich sagen? Du bist gleich. Alles klar, bis gleich. Bis dann, tschö. Mach Musik, ne? Jo. Oh, my name is Jokester, I'm a mechanic and born on a roving young fella I've been. So easy and free when you drink and when me, I'm a man you don't meet every day. I have acres of land. And him I did shoot up down in the county Kildare. So be easy and free when you drink and money. I'm a man you don't meet every day. So come fill up your glasses of brandy. Okay. Ja, das so. War jetzt für die das ruhigeren. Nicht weiter so scheiße bleiben, deswegen trinken wir es mal ein bisschen schneller. Ja, Moment. Ich muss jetzt erstmal hier, wir haben nämlich den ersten interaktiven Beitrag. Ich habe das ja bei Facebook gepostet, dass wir jetzt die Sendung aufzeichnen. Wir haben ja den ersten interaktiven Beitrag. Tüdel hat uns einen Audio-File geschickt und sie schreibt dazu, falls ihr euch heute auch so fühlt, mein persönlicher Beitrag zur Sendung heute. Spielen wir mal ab. Ich hab kein Gehirn mehr. Mein Gott, was soll ich hier? Der Doktor hat es dann. Oh, das mag keiner sehen. Du wirst glauben, was hab ich gehört. Hey, du wirst glauben, was hab ich gehört. Hey. Hättest du die Verantwortung wieder gut abgeschoben, ey. Ja, aber wir können da einfach zurückrufen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Wo ist er? Ich rufe gleich mal bei Kreditkartensperren an. Sag, du willst alle Kreditkartensperren. Weltweit. Auch die goldene. Nein, nee, nicht, deine nicht, aber alle anderen. Ah, ja, nee, meine nicht. Toll, welche. Oi? Ja, wählt. Feige Sau geht nicht dran. Tüdel, das ist ganz schön feige von dir. Moin. Moin, ja. Ah. Ja, das war ja... Du glaubst wohl nicht, dass du uns so billig davonkommst hier. Ja, warte, ich dachte, ich fang gleich erst an. Was? Nein, nein, wir senden schon. Ach du Scheiße. Also wir senden nicht, aber wir zeichnen schon auf. Also du bist so mittendrin. Bei Minute 15 bist du. Falls du das noch mal anhören willst, Minute 15 kommst du dann. Ja, das ist ein Traum. Bis 23. Seid ihr wenigstens schon ordentlich am Schruppen? Am Schruppen? Am Schlucken, Schrauben, du Trinken. Du weißt, wie meine Wohnung aussieht. Nee, ich meine alkoholmäßig. Ja, sicher. Das ist doch das einzige Konzept unserer Sendung, aber ich brauche jetzt mal eben was zum die Flasche aufmachen. Und das Einzige, was ihr könnt. Tödel, du hast jetzt einen Musikwunsch, den du aber selber eine Minute lang ansingen musst. Vergiss es. Dann summ. Du summst und wir, pass auf, wir machen jetzt ein tolles Rätselspiel. Du summst einen Song und wenn wir den nicht erkennen, dann darfst du dir eine Schallplatte, nee, lieber eine CD, die werden wir eh nicht los, eine CD von unserem Label aussuchen, und wenn wir den aber doch erkennen, dann dürfen wir in deine Wohnung gehen und uns irgendwas von dir aussuchen. Oh Gott. So mal. Die Glücksmelodie. Bei The Rivers of Babylon. Ja! Ja, Tüttel, verloren, schade. Ja, tut mir leid, ey. Ich bin gerade, ich hab ungefähr gar nicht geschlafen, ey. Ja, du darfst dir jetzt trotzdem Musikwunsch wünschen. Musikwunsch wünschen? Ja, hab ich euch gerade geschickt. Hast du uns gerade nicht zugesungen? Schicken, sagen. Summen. Ja, ich hab kein Gehirn mehr, hab ich euch geschickt. Ja, nee, du hast jetzt so einen richtigen Musikwunsch. Das muss nur im Plattenregal sein. Bei euch im Plattenregal? Bei mir, ja. Mach mal was von Ivan Ivanovic. Also ich wäre für Ivan Ehe. Ja, Ivan haben wir, Ivan Ehe habe ich. Ivan haben wir. Achso, Ivan Ivanovic, jetzt komme ich drauf. Ja, muss ich aber in die Küche holen. Kommt später, kriegst du aber noch. Aber jetzt machen wir mal Ivan Ehe. Ey, Tüdel, super Beitrag, ne? Also... Bitte? Super Beitrag, also der Beste bis jetzt heute Abend. Nur an, also... Ja. Also wenn du wüsstest, mit wem wir heute schon jetzt gesprochen haben, ey, dafür war der echt, da, also im Vergleich zu den anderen, so S-Bahn fahrt hier hin und so super. Also nicht die S-Bahn, also der Beitrag im Vergleich. Häng mal ein! Ich mach mal Musik hier. Wie viel hast du schon gebrochen? Mach mal Musik, das kann sich ja keiner anhören hier. Ja, mach mal, ist besser so. Ja. Dann noch viel Spaß. Ja, ja. Auch. Bis dann, tschö. Ja, ciao. Tschö. Vom Saus und Schneiden raus. Schönen guten Abend, hier ist der Fisch und ihr hört die Real Rack Radio Show, der größte Kack, den ich nie gehört habe. Ja, wenn du gescheit bist. Gib mir hier nochmal den Stecker. Ich ruf mal hier unseren Studiogast an. Ja. Also unseren. Was, du willst einen, ich ruf. Hä? Wo kommt das denn rein? Den Meister anrufen? Der ist heute nicht da. Der hat Urlaub. Deswegen muss ich ihn anrufen. Ja, ruf den mal an. Ich ruf dir mal an hier. Der hat Bereitschaft, ne? Wir haben den in Bereitschaft geschickt, oder? Ja, nicht, dass wir den jetzt anrufen und der macht uns irgendwie regresspflichtig. Nee, also der weiß schon ganz genau, dass der sich uns immer zur Verfügung halten muss. Ja, quasi. Kann man eine Flasche umkippen. Ja. Ja, Max, moin. Hey, Dominik. Wie geht's? Ja, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Du bist in unserer Radioshow und wir möchten gerne ein Lied von dir hören. Moin. Ein Lied bitte. Ja, wo bist du denn gerade? Was? Im Radiosendungsstudio. Wir nehmen gerade unsere neue Radiosendung auf. Du bist quasi live auf Sendung, nur später, also früher. Oh, du bist vor der Zeit. Du kannst uns schwanger aus deinem Leben erzählen. Du kannst dich auch ausziehen. Ich übe Sweepen. Pass auf, ich muss den Hörer aber dafür weglegen, weil brauche ich beide Hände für, ja? Hörst du noch? Ja, ich bitte darum. Pass auf. So, habt ihr das gehört? Gitarre immer dabei oder was? Das war doch gefaked, das wusstest du doch vorher. Nee, super. Also, ich mein, ja, klar haben wir das gehört. Was fällt dir nicht ein oder was? Max, ja. Du musst auch zuhören, wenn du schon lernen willst. Das war Sweden. Was? Schweden? Du bist in Schweden? Das nennt sich Sweepen und das ist eine Technik, um Gitarre zu spielen, dann klingt das alles schön. Ach so. Sweepen macht Gitarre schön. Unsere Radiosendung ist auch total schön. Hast du die schon mal gehört? Nee, ne? Ja, mach mal Sweepen. Sweep mal unsere Radiosendung. Du kannst auch einen Jingle einsingen. Willst du einen Jingle einsingen? Ja, mach mal einen Jingle. Ich würde einen Sweep-Jingle einsweepen. Sweep mal einen ein. Ist das sehr gut, dann mach ich den gleichen nochmal, ja? Ja, genau, aber dann mitsingen. Und mitsweepen. Vielleicht mach ich diesmal sogar richtig, pass auf, ich leg nochmal einen Hörer weg, ja? Ja, bitte, wie ich auch, also ich, also. Irgendwie so ähnlich jedenfalls. Ja, du musst singen noch dazu. Flamenco, ne? Flamenco, ne? Sweepen nennt sich die Technik. Ja, Flamenco, Technik, ne? Die Technik nennt sich immer noch Sweepen. Flamenco, ne? Flamenco-Sweepen. Ja, ja. Ja. Jetzt noch mit Gesang. Da musst du den Klaus anrufen. Ja, machen wir. Hey, danke. Tschüss. Bis dann, tschö. Ey, das ist ja immer nur noch, wenn das ganz kein, mit gar keine schlechte mit Idee zu Konzerten fährt, ey. Ich guck mal, ob ich einen Klaus noch in meinem Handy drin hab. Aber ich habe mein Handy so oft kaputt gemacht, deswegen habe ich auch so oft die Telefonnummer. Wir können ja zwischendurch ein Lied mit Musik machen. Ja, ich kann doch hier, was Tüttel sich gewünscht hatte im Aachen. Wenn ich die Fernbedienung dafür finde und hier alles richtig mache. Hier schalte ich jetzt mal auf CD. Das geht schon mal. Jetzt brauche ich nur noch die Fernbedienung vom CD-Player, weil ich bin jetzt. Oh, ich sitze hier auf der Schallplatte, scheiße. So. Oh, wie heißt das? Das geht jetzt ein bisschen schneller. Ich glaube, das muss so nicht. Aber umso eher ist vorbei. Das war jetzt ja, ein ziemlich schnelles Lied. Musikwunsch, also gute Wahl. Da kennen wir ja nichts. Aber scheiße, jetzt habe ich hier auf Anruf gerufen, aber ich weiß nicht, wen ich jetzt angerufen habe. Ja, dann drück steck mal den Stecker da rein. Nee. Ich glaube, das war. Hä? Bully for Lie? So. Ihr seid immer noch da, wo er weg. Also nicht. Also. Wir können Kiki mal anrufen. Der hat nämlich. Kiki hat bestimmt. Der hat nämlich Schlossi total verflucht dafür, dass sie mir seine Telefonnummer gegeben hat. Wir können Kiki mal fragen, ob seine Freundin einen Musikwunsch hat. Oi, quasi. Oi. Also ich sag mal, dafür, dass wir echt nichts geplant haben, haben wir voll die super Idee. Nur anders. Nur anders. Das Gute ist, dass Kiki mich nicht im Telefonbuch hat. Der weiß jetzt also nicht mehr, ihn anrufen. Und vielleicht geht auch genau deswegen nicht ans Telefon. Der angerufene Teilnehmer antwortet nicht. Wenn Sie eine Rückrufbitte per SMS senden möchten, drücken Sie die 1. Wenn nicht, legen Sie einfach auf. Wir legen einfach auf, ey. Der angerufene Teilnehmer wird... Oh, wir legen... Ey, nee, komm, wir drücken die 1. Ich hab's einfach aufgelegt. Ja, hab ich gemacht. Und dann legen wir einfach auf. Genau, das hab ich gemacht. Dann denkt der, ey, warum die nicht direkt einfach aufgelegt. Die wollen mich voll verarschen, ey, was sie denken, ey. Oi. Aber die feige Sau hat dann nicht mal ein... Ey, ich bin hier mit Musikwunsch dran, ne? Ja, dann mach mal. Hier. Ist das überhaupt so? Notgemeinschaft Peter Pan. Nee, du bist gar nicht dran mit Musikwunsch. Nee, du hast hier gerade Ivan. Stimmt, ich habe Ivan IAE gemacht. Genau. Aber das war eigentlich dein Musikwunsch. Nee, du hast auch hier Ivan Schitsch da. Ja, das war aber Tüdels Musikwunsch. Das schreibe ich dir aber auf dein Konto. Du hast angerufen, also ist das deiner. Na gut. Ich dachte, jetzt kommt ein anderer. Ich weiß, wen ich anrufe, ey, geil. Gib mal bitte. Ja, möchte erst den Anruf machen. Telefon. Ja, aber ich muss sowieso noch eine Platte suchen. Sekunde, ich hänge mir eben das Mikrofon um. Ich hab keine Ideen, ey. Also schlechte. Super Idee, ey. Ja, hallo. Ja, hallo Lars, hier ist der Max. Ich nehme mir gerade unsere Rillereck-Show, Radioshow mit dem Lars auf. Ey, das ist ja ein krasser Zufall. Ich nehme gerade die Rillereck-Radioshow mit dem Max auf. Ehrlich? Ja, geil. Und du bist jetzt live in der Sendung gelandet. Nee, ne? Ja doch, ja, doch. Das ist ich habe Musikwunsch. Deswegen rufe ich an. Ah, was willst du? Notgemeinschaft Peter Pan, Charlie. Ja, okay, ich such mal. Ist das auf Menü drauf? Ja. Gut, dann muss das ja auf der... Aber ey, ich freue mich, dass du dran gegangen bist, weil die anderen, die gehen nicht dran, ne? Die ja, sind ja, diese frei. Wir haben gerade auch in der Sendung Kiki versucht anzurufen, aber der ist einfach nicht ans Telefon gegangen. Das ist echt ätzend. Zur Strafe spielen wir nachher noch ABBA. Ja, denn ja, zwei Stunden rückwärts. Wir scratchen die. Nee, sag mal, scratchen. Wir können aber in 45 hören. Oh ja. Ah, nee, ich habe aber ja auf Vinyl. Und dann lassen wir es mal auf 45 laufen. Jetzt, was wolltest du hören? Wie heißt das, Charlie, überhaupt das Lied? Nö. Nee, sag mal, ich guck mal, wie das heißt. Genie und Wahnsinn, letzte Lied A-Seite. So, wir hören jetzt das letzte Lied von der A-Seite. Das letzte Lied von der A-Seite. So heißt es auch. Da ist es. Da ist es. Ja, dann viel Spaß. Ich rein. Danke, dass du dran warst. Tschö. Also lassen Sie mal die Jungen ruhig, ja? Die arbeiten für die Wissenschaft. Dass der Wahnsinn das Genie fickt, haben wir beide längst erkannt. Unser Headquarter, ein Zimmer. Schatz an der Wand, sich jetzt erzähl du mal, was du morgen machst. Das geht euch gar nichts an, ihr Wichser. Nein, nicht morgen, Samstag meinte ich, hast du mir gerade gesagt. Samstag fahre ich nach Hamburg. Ich hätte jetzt gedacht, wenn du gesagt hast, das geht euch auch nichts an. Nee, Freitag. Aber warte mal, wir haben ja ein schönes Intro, sehe ich gerade. Ey, mach doch hier mal, Ach, Scheiße. Ah, nee, du hast... Hör mal, ich hab gesagt, ist vorbei. Kannst das Ding noch ausmachen? Ja, man hört leider nichts. Ich muss dann doch das Kabel... Wo ist denn das Kabel? Ach so, das Kabel. Ich glaube, in meiner Hose. Da habe ich mir mein Handy wieder reingesteckt. Ach so, das ist am Ende. Das ist sowieso jetzt nicht lustig. Das ist nur lustig, wenn wir das ganz am Ende machen. Eigentlich fände es am lustiger, wenn es ganz am Anfang ist. Nee, aber mach doch mal hier Mülheim als... Zumindest wäre es passender, wenn es ganz am Anfang wäre. Wer ist denn hier? Hamburger Abschaum Teil 2. Ich habe mich... Nee, ich sag nichts. Ja, Moment mal, ich muss da das Kabel auch einstecken können. Oh, ja. Das Kabel muss dann auch in den... Ich bereite schon mal vor. Laptop rein, ne? Ich habe noch einen, wie ihr vielleicht... Also für diejenigen, die schon vor 2 Stunden dabei waren, ich habe Interviews mit Hamburger Abschaum geführt. Das erste, läuft. Genau, neben mir steht der Frank von Hamburger Abschaum, Teil 2 unseres intensiven Interviews. Hast du da einen Pillemann auf den Hals tätowiert? Das ist kein Pillemann, das ist ein Notenständer. Das ist ein Notenständer, aber ein Ständer. Notenständer. Okay. Ich weiß nicht, was in deiner Kindheit los war, also ich sehe da einen Notenständer. Stimmt, scheiße. Ja, danke. Protestantisch, glaube ich, weiß ich nicht. Aber ich wäre auch fast ertrunken bei der Taufe. Oder? Weiß ich gar nicht. Wie amerikanisch-evangelisch, das ist sehr gut gesagt. Flakus, hast du denn einen Pillemann auf dem Hals tätowiert? Ich habe keinen Pillemann auf dem Hals tätowiert, aber ich kenne die schon länger und die haben bestimmt irgendwelche Pillemänner irgendwo tätowiert. Ja, oder die haben einfach am Arsch. Am Arsch. Okay, das kommt dann bei Teil 3 nachher. Fertig? Fertig, ich hab ja nichts gehört. Der Lars hat einen Musikwunsch, oder sollen wir erst keinen anrufen? Ja, du kannst doch jemanden anrufen. Klar, ich suche jetzt nochmal so lange durch die Platten. Genau, Lars, suchst du lange? Ich suche ja durch die 7 Inches. Ey, wie gut, dass ich mir letztens die Mühle am Asozial 7 Inch nicht gekauft habe. Die habe ich nämlich schon. Ach so, ey, bitte mal Kackschlacht. Hast du Kackschlacht? Ja, habe ich. Ich habe beide. Ist da Deutschland drauf? Ich habe beide 7 Inches. Die Deutschland heißen. Ja, also die sind alle so gut, die Lieder. Ich gehe mal eben runter und hol die. Genau, und ich rufe, ruf ich da mal an. Ich rufe mal in der Zeit jemand an. Und zwar jemanden, mit dem ihr im Leben nicht rechnet und ich auch nicht. Und jetzt. Zum Beispiel meine Mama. Nee, Moment, da ist gar nicht meine Mama. Moment. Mama? Geht gar nicht hier. Ich steck mal den Stecker da. Also ich meine, ich höre nichts. Dann musst du die Ohren aufmachen. Nee, aber das piept aber nur bei mir im Handy. Den Stecker richtig rein. Hab ich doch. Ah, jetzt ist er noch richtiger drin. Moin. Hallo? Mama? Hallo. Ah, nee, Kies. Kies, bist du meine Oma, Mama? Was? Darf ich Mama zu dir sagen? Ja, sicher. Ey, Kies, erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Wo seid ihr? Was ist wird nicht bei euch verraten wir dir hinterher. Mama, ich bin gerade am Autofahren. Ey, wir sind gerade am... Was bist du? Ich glaube, der kann warten. Ey, Kies, Autofahren ist verboten beim Telefonieren. Nee, vor allem Autofahren ist hier für dich mal verboten, oder? Wo seid ihr denn da? Wir sind hier in unserem... ja, bei mir zu Hause. Kannst vorbeikommen, kannst mitmachen beim Radio. Hallo? Im Radio seid ihr. Ja, und wo bist du? Auch im Radio oder im Auto? Du musst da reinsprechen, Max. Ach so, du hörst mich gar nicht. Bist du auch im Radio oder bist du im Auto? Im Auto? Und jetzt hallo, bist du wesentlich betrunken? Ich bin in der Dönerbude und hol mir einen Falafel. Eine Falafel mit dem Auto? Mit Auto, das ist aber nicht mehr ökologisch. Wahrscheinlich nur in einer Plastiktüte oder was? Jedes einzelne Falafelbällchen. Warte mal, ich wickel mal meinen Deal hier ab. Du wickelst deinen Deal ab? Ja, sicher. Was, du wickelst deinen Pimmel ab? Sag, du bist im Auto. Bist du bei Falafel McDrive oder was? Jetzt sozusagen. Jetzt bin ich... jetzt ja, bist genau, du, eine Falafel. Was? 1,90? Mikro 1,90. Ey, dann hast du noch einen Musikwunsch, Kies. Oh, Kalt? Ey, Kind, der ist gar nicht im Auto, ne? Das ist ein Schwätzer, der ist gar nicht im Auto. Ach, oder der ist beim Mac Falafel. Jetzt. Tschüss. Tschüss. Also, jetzt wie oder der da? Hallo? Der Falafelfrau, habe ich Tschüss gesagt. Aha, und die ist bei dir im Auto. Jetzt bin ich wieder im Auto. Das ist ganz schön verwirrend alles. Hast du einen Musikwunsch? Ein Musikwunsch? Kackschlacht? Wünsche mal Kackschlacht, und zwar das Lied Deutschland. Kennst du das? Ein Musikwunsch, Was kenn ich? Was? Ja, genau das, okay. Ja, spielen wir. Danke, tschüss. Leider auf 45er, stellst du das mal kurz auf 33. Ich finde aber auch diese Death Metal Version ziemlich gut. Ja, hat was. Also gut, dann. Nochmal schnell. Hallo. Ich bin froh, dass wir heute die Stabsendung machen, ey. Boah, noch 19 Minuten, ey, das schaffe ich nicht. Das ist eine weiße 7-Inch mit einer Mini-Rille, weil die alles noch auf der 7-Inch drauf pressen wollten und das trotzdem noch in 45 läuft. Jetzt fängt's an. Weil die Lieder gehen alle noch kurz. Weil sie übrigens deine Musik muss, fällt mir gerade auf. Hallo Deutschland, du Sau! Immer noch am Leben und ich immer noch dagegen. Das war ein Kackschlacht mit Deutschland, die könnt ihr ruhig wieder wählen. Der Lars hat hier mein Bier weggesoffen. Moment mal eben. Ich gehe ja gleich in die Bude, du Arsch. Genau, oi, oi. Ja, dann mach du jetzt hier die Sendung mal eben. Das war jetzt nicht mein Musikwunsch, nee, war eigentlich dein Musikwunsch. Wir machen, komm, wir machen mal, damit sich irgendjemand, so Leute, die sich auch mal hier schämen. Klar, genau, ich weiß zwar nicht, wie das mit der Technik hier geht, aber... Mach was du willst, ich geh jetzt mal Bier holen. Gute Idee. Ich mach das hier. Ah, ich muss vorher einen Stecker einstecken. Michael. Ich muss, wo ist denn der Stecker? Moment. Der Lars hat den Stecker mitgenommen. Ey, jetzt stehe ich hier echt im Wald. Kleinen Moment. Lars? Mann, ey, Wichser. Also, der Stecker. Wichser. Wichsstecker hier. Also ich kann jetzt nicht mal Musik machen, weil ich nicht weiß, wo der Stecker, wo der wegkommt, also wo der ist. Also da ist der Stecker. So, und wo muss der jetzt rein? Wahrscheinlich da. Wir versuchen das mal. Good evening. I'm very surprised that I saw your American Nigel. Fucking guy. Michael. Nigel. Yeah, Michael. Well. And I was walking to the French theater talking to us. Hello, this is Nigel from Ecstasy, and we give you a warm welcome to Real Records. Of course. Come on. Yeah. No. Cologne, that's a really important thing of Cologne. Oi, please say oi to all the fucking shit fuckers. I say oi to the foreskins. I like the foreskins and I say oi. Ja, da wäre das auch geklärt. Ey, ich weiß jetzt so scheiß nicht, was ich hier mache. Ich habe hier jetzt die Samples, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich hier Musik mache. Ach komm, damit sich noch ein paar Leute fremdschämen. Obwohl, warte mal. Oh, mein Handy geht, ey. Der Kollege, ey, Moment. Hallo? Max? Kollege? Ich wollte dich nur mal wegen deiner Sendung wissen lassen hier. Caro sitzt gerade beim Essen und blättert hier im Otto-Katalog 2013, ne, in dem neuen, im Winterkatalog. Ja. Und da steht drin, dass Glamrock aktuell ist. Glamrock? Glamrock ist aktuell, sagt der Hotkatalog 2013. Dann solltet ihr die neue Hotel-Energieball und die neue Hotel-Energieball auf CD oder LP und die neue Second District auf CD bestellen. Du bist ein Werbegenie, Max. Ey, danke für die Vorlage. Kein Problem. Will die Karo uns was vortrommeln? Die hat kein Schlagzeug hier. Aber die hat doch bestimmt als Frau Töpfe und so was. Du hast als Frau doch bestimmt Töpfe gesagt. Ja, okay, das wird nicht raus, also ich meine, ne? Ja. Caro? Soll ich? Hallo. Meinst du die Nachbarn? Hallo, Max. Trommel mal. Was hab ich? Was hast du? Was habe ich gemacht? Du sollst trommeln. Trommel mal einen Jingle für uns ein. Ach, ich soll mal trommeln. Wir brauchen Jingle. Trommel mal einen Jingle für uns ein. Okay, kein Problem. Warte. Kein Moment. Ich gehe eben zu meinem Übungspad. Zu meinem Schnellkochtopf. Naja, ja, genau. Wo gehst du hin? Okay. Hier, mein Schlagzeugpad. Muss aber nicht mit der S-Bahn hinfahren, oder? Nee, ich hab's hier gerade am Start. Moment. Ja, mach fertig. Ich trinke mal kurz einen Schluck Bier. Okay. Du hast du? Hm? Ey, perfekt. War das schön? Dankeschön. Jetzt kommt der Lars mit Bier wieder. Jetzt brauchen wir euch nicht mehr. Ja, das ist die Caro und der Kollege. Ah. Hast du noch einen Musikwunsch, Caro? Irgendwas, was wir hier haben? Macht mal was von hier wollen super nichts. Die blöde Welt. Hab ich. Das super nichts kannst du dir super wünschen, was du willst. Ja, nicht alles, aber die blöde Welt. Die blöde das Welt. Das spielen nämlich nie live. Das ist der beste Song, den die haben und den spielen sie nie live. Auf welcher Platte ist das? Der Lars fragt, auf welcher Platte das ist. Der weiß nicht, auf welcher Platte das ist. Caro, jetzt sag du uns das mal. Die blöde Welt, auf welcher Platte? Ich glaube, das war auf der letzten, oder? Ich weiß gar nicht so ehrlich? Genau. Welche waren die letzte? Kam noch der Fixpunkt und Boje noch einer? Ich weiß das doch nicht. Aber du kannst... Einfach noch ein bisschen bisschen dran. Singen, du kannst auch noch einen Jingle einsingen. Genau. Nee, singen kann ich leider nicht. Ehrlich nicht? Ich kann nur trommeln. Dann trommel noch ein anderes, damit wir Auswahl haben. Lars sucht in der Zeit hier weiter. Warte, okay. Hey, jetzt ohne Scheiß, ich kann dich auch befreien und sagt man befreien? Erlösen. Soll ich mal gucken, auf welcher Platte der ist? Welches Lied? Ist das Lied? Welches? Die blöde Welt. Die blöde Welt. Die blöde Welt. Ist ja aber auch nicht drauf. Ist ja aber auch nicht drauf. Das gibt. Letzten ist das nicht drauf. Super nichts, blöde Welt. Moment mal, ich kick mal. Kick mal. Kick blöde mal. Blöde Welt. Blöde Welt, ey, blöde Welt, ey, wenn man nicht mal wissen, wo da drauf ist. Also die letzte ist wenn, immer wenn ich muss du. Die habe ich, aber die ist. Da ist guck doch drauf. Mal auf die Fix.de. Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist die sogar. Nee, da ist halt nicht, oder? Das heißt anders. Oder? Warte mal, warum steht denn das hier nirgends? Das ist doch das kacke. Dann heißt das Ding anders. Boah, geil, so kriegen wir die letzten 10 Minuten auf jeden aber Fall wir voll, die, ey. Wir können die ganze Platte einfach. Ah, doch, da ist es doch. Ach, guck mal, da ist es doch. Die blöde Welt, ey. Da hat der Konkurrent irgendwie. Ey, wir haben es jetzt. Wolltest du mithören? Ja, hat er was? Ja. Schön. Schön. Dann das spielen wir das jetzt. Ey, nur für euch zwei beiden Hübschen. Also. Oh, danke. In Anführungsstrichen. Dominik, ihr dürft jetzt kuscheln. Was? Ich verstehe euch so undeutlich. Ey, läuft. Nee, danke. Bitte. Und nächste Woche wieder einschalten. Ne? Nächste Woche wieder einschalten. Okay, machen wir. Wiederhören. Dann schöne Grüße. Ja, die so. Tschüss. Jetzt habe ich die Rille gefunden und bin auf die Stopptaste gekommen. Der ist auf die Stopptaste gekommen. Deswegen dauert es noch ein bisschen. Boah, dafür hat er Bier. Hast du mir auch Bier mit? Also auch meine Marke, nicht nur. Ah, meine Marke ist auch da. Cool, ey. Ich kann ja in der Zeit noch einen Jingle spielen. Auf dem Weg von der Stadtbibliothek in die Nordvorstadt kam ich vorüber an einer Bar, die schicke Menschen hat gute Getränke und fremde Lieder. Ey, wie viele Lieder sind denn da drauf? 20? Blöde Welt, ey. Endlich mal 1,18, ne? Dann hat die blöde Welt das nicht kapiert. Schweinezucht in Teheran, Christkindlmarkt in Pakistan. Dafür ist die Welt noch nicht bereit. Skiverleih am Nordseestrand, Pfadfinder auf Helgoland. Kosmonaut in Lüdenscheid, dafür ist die Welt noch nicht bereit. Ich habe das falsche Loch gesteckt. Da steckst du ins richtige? Ja, ich habe es jetzt ins richtige Loch gesteckt. I'm Attila the Stockbroker and the Real Wreck Radio Show is the biggest load of old hairy bollocks I've ever heard in my life. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Ich habe es noch kein Wort verstanden, aber... Er ja, findet uns gut, glaube ich. Komm, machen wir nochmal. Ja, mag uns. I'm Attila the Stockbroker and the Real Wreck Radio Show is the biggest load of old hairy bollocks I've ever heard in my life. Und keine Ahnung, irgendwas mit Haaren erzählt. Während der Lars eine Platte sucht, spielen wir euch nochmal von Attila the Stockbroker was ein. I'm Attila the Stockbroker and the Real Wreck Radio Show is the biggest load of old hairy bollocks I've ever heard in my life. Und wir haben hier noch ein Interview mit Ivan Ehe. Hier mit dem Till, Mann. Dich hab ich ja. Ey, hier ist der Till von Ivan Ehe. Till, worüber handelt euer Song, wie hieß der nochmal? Wir. Worüber handelt der? Was? Ja. Worüber? Ja. Ja. Ja. Wir. Wir. Worüber handelt der? Wir sind ja wir. Wir. Alle wir. Okay. Wir sind wir. Ja? Wir sind wir. Okay. Wir erfüllen wir. Oh, ja, genau. Ja. Ja, geil. Danke. Danke. Wollte ich auch gerade sagen. Danke. Ja, nee, sag du zuerst. Danke. Bitte. Jetzt ich, danke. Mein erstes Interview, danke. Dein Essen. Dein Essens. Mein Essen. Weil dein Essen wird kalt. Oi. Danke. Gerne. Hier steht nochmal Interview. Auf, Hamburger, ne? District. Ja, soll ich da mal draufklicken? Du warst ja noch ein bisschen, ne? Genau. On my left side is standing Magdala from again from second district, and I want to ask Magdala a question now. Magdala, your song "We," you know your song "We." What is the handling about it? Meinst du "We"? Das wie die Konsole? No. "We" likes a playing console. Yeah. What's the meaning about the song called "We"? Yeah, no, because... We. Not Franzis, we. It's like a song of... Not in my ear, you know. It's like the song of... song of Warlock, All We Are. Ah, I understand. It's a cover. Okay. You know, it's a fucking cover version from Doro. We are all Doro Wild. Or Free Doro. Yeah, from Saint Doro. Yeah. Fucking lovely woman. Women. Women, woman. Women. Woman. Half a woman. Half a woman. Half a woman. I don't know. It's up to you. Okay, thank you very much. Der Übergang war zu gut, ey, das geht echt gar nicht. Also ich finde es eigentlich gar nicht auf dem romantischen Wort gesehen. Ich habe mir sogar die Zähne jeden Tag mit einer Zahnbürste geputzt, damit du denkst, ich liebe dich für immer und ewig und für 100 Jahre lang. Und wenn ich mal schauen würde, total lustig, der Kies schreibt gerade mal meine SMS, da steht mein Link, das übrigens kann ich mir mal schön weit im Kühlschrank. Schade, ich bin vorbei, ey. Obwohl der Kühlschrank, hast du den Kühlschrank offiziell? Bis zu meinem Untergang hab ich dir erzählt. Neben mir steht der Till von Ivan EAE. Und ich habe eine Frage. Eine Frage. Worüber handelt euer Song "Wir"? Ja, mir ist an mir. Was? Mir ist an mir. Aber war das auf Bayerisch? Mir ist an mir. Ja. Wir sind ja wir. Alle völlig wir. Habe ich dir die Frage abends schon mal gestellt? Mir ist an mir. Ja. Habe ich dir. Mir ist an mir. Ja. Wir. Wir beide. Wir sind wir. Wir beide? Ja. Cool. Ja. Oi. Danke. Schön. Geh mal raus, ne? So, wolltest du was sagen? Ja, Grüße an alle meine Freunde. Ja? An meine oder an deine? Ja, Facebook, und, an meine Facebook-Freunde. An deine Facebook-Freunde. Oder deine? Und auch an meine drei Freunde. Ja, da kommt einer, guck mal, da kommt gerade einer. Hey, sag mal, hier, Till hat dich gerade gegrüßt. Till hat mich gerade begrüßt. Gegrüßt. Gegrüßt hat er mich. In unserer Radiosendung. Ja, ich grüße auch deine Radiosendung. Till nicht. Doch, den Till grüße ich auch, klar, aber den sehe ich ja gerade. Also, ich mach mal wieder aus, ne? Sonst wird's peinlich. Aber du musst mir mal dort erklären, wie man das als Rasierapparat benutzen kann. Ja, ich glaube auch, dass ich den Ball erklären muss. Das wäre geil, ne? Was machst du denn da? Ja, aber du kannst dir schicken, einen guten Eindruck machen. Ich mach aus, ne? Oder wolltest du was sagen? Ich möchte auch gerne was sagen. Ja? Ich gehöre zwar nicht mehr der Szene an, aber ab und... Oh, jetzt habe ich absolut auf Six geklickt, aber war auch fast Ende. Ey, ja, wir sind jetzt bei einer Stunde 42 Sekunden und wer jetzt noch dran ist, echt ein totaler Vollidiot, ey. Ja, wir senden also trotzdem, wir senden trotzdem noch eine Weile, oder? Ja, pff, drauf geschissen, ey. Probier jetzt erstmal den ABBA-Jackpot auszulosen. Wir haben hier drei ABBA-Platten vor uns liegen. Und irgendjemand darf jetzt bestimmen, welche wir spielen. Wir können ansonsten lassen wir Schlossi dran, suchen uns einen. Such du dir schon mal einen aus, den du haben willst, im Fall. Ich weiß gar nicht, welchen wir schon den letzten. Dann spielen Sendung wir das Schlossi haben. Auf die Mailbox drauf. Keinen von der Platte, letztes Mal bei MP3. Ja, aber die sind ja, also das heißt ja nicht, dass das keine sind, die auch auf Platte ist. Doch, weil ich vorher auf den Platten geguckt habe. Echt? Ja. Dann dies hast du also freie Auswahl. Sandra Lose, die ist immer noch so. Der Anruf kann zurzeit leider nicht entgegengenommen werden. Sie haben aber nach dem Signalton die Möglichkeit, Ihren Namen und eine Nachricht zu hinterlassen. Hallo Schlossi, mein Name ist Lars Kollross. Oh, ich krieg eine SMS. Max kriegt jetzt gerade eine SMS. Wir wollten dich gerade eigentlich fragen, welchen Song von ABBA du hören möchtest. Da du aber dem Kapitalismus frönst, muss Max die Auswahl jetzt für dich treffen. Ja, wir nehmen nämlich jetzt nochmal That's Your Mother Now, was wir letztes Mal von Restarts hatten, in Aber All Rich, in Aber ich mache jetzt hier, ich leg nochmal kurz auf und ruf dir dann nochmal an, wenn wir das Lied rausgesucht haben, weil dann kriegst du das auf deine Mailbox nochmal drauf, okay? Nee, wir nehmen gar nicht That's Your Mother Now, wir nehmen, Die Mailbox nehmen wir immer noch kurze Zeit auf. Take a Chance on Me, super, der ist wenigstens schön lang. Nummer 3 A-Seite, aber der ist so lang, ne? 405? Ja, scheißegal. Der ist super. Alle Arbeitssongs sind super, wie ihr wisst. Vielleicht soll ich zuerst die andere Schallplatte runternehmen vom Plattenspieler. Wir brauchen noch ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben jetzt 9 Lieder gespielt in einer guten Stunde. Sonst haben wir zu dem Zeitpunkt 13. Das heißt. Ich rufe jetzt nochmal Schlossi an. Und ich trinke noch ein Schluck Bier. Mikro und Mailbox und Gedöns und. Ich kann noch einen Jingle einsingen, spielen. Ja, nee, ich habe ja das. Ach, du hast ja das Kabel. Also ich verstehe halt auch nicht, was wir machen, wenn einer fragen sollte. Aber fragt er keiner. Uns fragt er keiner. Was ist das denn hier eigentlich? Also Kackschlacht, die ist ja schön, ey. Ja, ne? Kackschlacht im Weiß. Ach, einen Fö wollte ich noch anrufen. Das können wir aber gleich noch machen. Wen? Ein Fö. Dies ist die Mailbox von Sandra Lose. Die heißt immer noch Sandra Lose. Ihr Anruf kann zurzeit leider nicht entgegengenommen werden. Sie haben aber nach dem Signalton die Möglichkeit, Ihren Namen und eine Nachricht zu hinterlassen. Ja, Schlossi, jetzt kommt von ABBA Take a Chance on Me für dich. Ich leg dich hier mal vor den Lautsprecher, okay? Take a chance on the first in line. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the first in line. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance on the unsteal free. Take a chance take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone. Guten Abend, neben mir steht der Rüdi von Pogo Radio. Die Frage, hallo, Frage. Oh, jetzt geht er. Ja, der ist er leider gegangen, aber ich habe hier nochmal Rüdi 2, ich weiß echt, wie fett das ist. So, ich habe jetzt zweimal Aufnahme gedrückt und jetzt. Ja, die Zeit läuft. Jetzt sag mal was Wichtiges, Rüdi. Deine Zeit läuft, Rüdi. Was Wichtiges, also was mich diese Woche aufgeregt hat, da habe ich Nachrichten geguckt und dann hieß es dann. Du musst da rein. Da hat dann, war es dann so gewesen, dass die haben eine Umfrage gemacht, irgendwie im Fernsehen, irgendwie. Wer ist dafür, dass Edward Snowden Asyl bekommt? Und da waren 48% dagegen und 46% dafür. Und da habe ich gedacht, was bringt Menschen dazu, dagegen zu sein? Da haben die Angst, dass dann, wenn sie erstmal einen Edward Snowden reinlassen, dass dann irgendwie ganz viele nachkommen? Und irgendwie unsere deutschen Frauenvögeln oder vor was haben die Angst? Oder es kostet ja nichts. Also ich meine, man kann, warum ist man plötzlich dagegen? Also was könnte ein Spießbürger dazu veranlassen, dagegen zu sein, dass Edward Snowden hier Asyl bekommt? Wenn ich mich mal kurz einmischen darf, Ich glaube, das ist echt für unsere Sendung jetzt zu ernsthaft gewesen. Kannst du haben. Ja, wir schicken dir das dann. Ja, scheiße. Das, ja, wie war. Kannst du trotzdem haben. Ja, wir schicken dir das dann, Rüdi, ne? Wir können ja hier mal, wir haben hier noch... Nee, ich rufe jetzt mal Föhr an. Der Lars ruft mal Föhr an. Der denkt dann bestimmt, es geht um die Anlage, die er von mir haben will. Ich dachte, er wäre der Westfale. Nee, der Föhr. Ach so. Der Westfale geht ja aus irgendeinem Grund freiwillig ans Telefon. Was ist denn jetzt los? Jetzt piept. Ach so, das ist ein Moment. Sollen wir mal den Nico von ER80 anrufen? Das ist bestimmt auch total lustig. Nee. wen haben wir denn hier noch im Handy gedöns? Scheiße. Habe ich Föhs Nummer jetzt doch nicht? Kack hier. Scheiße, ich bin zu blöd gewesen, mein Handy zu bedienen. Da hat Föh aber Glück gehabt. Wir können Ette anrufen. Komm, wir rufen nochmal Ette. Ette ist immer eine sehr gefragte Radioshow-Antwort-Persönlichkeitskandidatin. Oi. Ja, hallo. Hallo. Moin. Hallo. Du bist Moment, live auf sein. Sendung. Endlich. Oh nein. Nein. Da, ja. Du hast noch keinen Musikwunsch. Ihr Schweine. Was gibst du mir auch deine Handynummer? Weißt du, ja, hast du schon eine geheime Telefonnummer und gibst du mir? Ey. Wie doof kann man sein? Und du warnst mich noch. Ja, komm, jetzt sing mal was. Ich singen, wahrscheinlich, Marc. Sing du mal. Ich sing schon den ganzen Abend hier. Mach's eigentlich mit deinem Telefon. Nee, aber dann hier, mach mal hier, spiel mal eine Platte. Warte, hier. Gut? Ja, super. Okay. Danke, wiederhören. Nein, Quatsch. Ente, bist du gleich im Kino? Nee. Wie nee? Nee, es geht nicht mit dem Kino. Ich habe A, keine Kohle dafür und B, muss ich mich um meine Wohnungsvermietung kümmern. Ich brauche dringend einen Nachmieter. Ein Kaffee? Ein Nachmieter. Ach so. Ja, du kannst jetzt deine Wohnung anpreisen. Die wird ja Anfang Dezember gesendet, die Sendung. Vielleicht bringt das ja noch was. Nee, mach mal lieber nicht. Nee. Aber das gut, war gar nicht mal. Bah, ey, das war die Flasche, die hier schon so lange steht. Ne? Das war gar nicht mal. Alter, was lallst du denn so? Ich lall gar nicht, ey. Ich spreche immer so. Das ist wegen meinem Hörfehler. Ja, du lachst, ey. Das ist ehrlich so. Wenn man hört sich ja selber beim Reden. Und wenn man nicht mehr gut hört, dann redet man auch nuschelig. Ja, da hat mit dem Nuschelig und Lallen ist ja so was anderes. Das ist das. Hallo, was ist denn der Unterschied zwischen nuschelig, Lallen und Lallen? Hätte das einen Musikwunsch? Ohne Nuschel. Ich habe einen Musikwunsch? Ja. Ich muss ihn aber da haben. Oh, das habt ihr bestimmt nicht da. Ich hätte gern Discount von Jaya the Cat. Nee, ich habe eine richtige Musik. Ja, Moment, ich kann dann mal gucken. Moment, bleib mal dran. Ich hab Sachen von Jaya. Aber ich kann dir ja auch ich kann dir auch eine Vorlage geben. Wünsch dir mal, Nein. Wünsch dir was von Bash oder so. Oder von Du kannst dir alles von der More Late Night Transmission wünschen. Die habe ich nämlich. Nummer 7. Ja, das ist gut, weil ich habe die Dinger ja auch nur als Audio-Track Nummer 7. Nee, aber das ist echt scheiße, weil ich gut Support hat für die Playlist, für die Scheißkacke. Wie heißt denn das Lied? Boah, ich keine Ahnung, warte, ich guck. Song ja, das ist wichtig, weil Max muss das aufschreiben. Ich muss Support hat hier für unser, wo war das da hinterher? Ah, hier, Moment. Auch hier ist kein Lied-Dings dabei. Ich hab nur Kopie. Aha. Ja, Ette, ich weiß, ich hab die MP3s von dir. Ach so. Ja gut, dann müssen wir jetzt recherchieren. Ich weiß ja, wie die Platte heißt. Ette, hast du die First Beer nicht? Nein, ich hab nur diese eine. Ette, ich muss jetzt auflegen, weil ich brauche das Kabel, das am Telefon dranhängt, um das Lied vom Laptop abzuspielen, okay? Okay. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das heißt, das ist die Nummer 7, ne? 7 ist das von der More Late Night Transmission. Das war's dann wohl. Jetzt ruft die Schwester von Lars an. Dann müssen wir unterbrechen. Meine Schwester ruft an. Hallo Jasmin, du bist jetzt gerade live auf Sendung in unserem Radio gedönt. Das fandst du wohl nicht ganz so cool, ey. Moment. Das war so knapp, die hat nicht mehr gehört, was ich gesagt habe. Das war Zufall, dass sie gerade aufgelegt hat. Ich war einfach zu langsam. Seid ihr immer noch da? Nee, ne? Also du. Ich bin immer noch da, ja. Geil, meine Schwester seh dich keine mehr, ey. Mach mal die Nebelmaschine aus. Das nervt mich sowieso seit geraumer Zeit hier mit dieser scheiß Nebelmaschine bei die Radiosendung. Hi Jasmin, du bist live auf Sendung bei uns im Radio. Also live erst in 3 Wochen, aber wir nehmen jetzt auf. Postlife. Sehr witzig. Postlife, ja. Du darfst was Lustiges sagen, was Lustiges machen und dir einen Musikwunsch wünschen. Und vor allem darfst du einen Jingle einsingen. Genau. Oh nee, das kann ich nicht. Ja doch, komm ey, jetzt tu nicht so. Nee, da bin ich glaube ich gar nicht dazu geeignet. Ich kann überhaupt nicht singen. Ja, ist egal. Wir auch nicht. Also, du kannst auch einen Jingle eintrommeln. Hatten wir heute schon eine Kandidatin. Wir können euch dann quasi eine von euch beiden im Recallen. Recallen. Du lachst. Ja, klingt lustig. Recallen, hey, hallo, das Telefon benutzen. Das ist eine ernsthafte Sendung hier. Jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe und trag mal was Sinnvolles bei, bitte. Mach ich auch. Wir trinken ernsthaft. Also Lars sagt mir immer, was ich... Also, aber dann ist es relativ sinnvoll. Jetzt kommst du. Was kann ich denn da noch dazu beitragen? Zu so einem Spruch. Das war schon mal nicht schlecht. Das fällt mir nicht mehr zu ein, wirklich. Ich glaube, so sinnvolle Dinge, die schwirren in meinem Kopf nicht rum. Aber du hast doch bestimmt aus einem ziemlich ernsthaften Grund angerufen. Den wollen jetzt auch alle Radiohörerinnen und Radiohörer hören. Ja, aber ich glaube, die Person, um die es geht, die wollen sie sich nicht selbst im Radio hören. Doch. Ganz sicher nicht. Ich meine, wenn es jetzt nur mich und den Lars betreffen würde, dann würde ich hier jetzt ganz offen sprechen. Aber, ja, aber ich sag mal jetzt, die beiden, die sonst noch zuhören, hier meine Mama und mein Weiß meine nicht. Mama, sind wir hier bei Wer eins Wunschkonzert oder was hier? Ja, ja, nee. Du, nee, aber jetzt ohne Risiko. Pass auf, wir stecken den Stecker jetzt mal raus und du erzählst einfach mal, was du sagen wolltest. Jetzt Stecker ist raus. Jasmin, du hast Musikwunsch. Hör nicht auf den. Immer noch ein Hörer zu viel irgendwie. Außer meinem Bruder. Ja, nee, also ich höre nicht mehr zu. Ich rufe dir gleich mal, wenn ich zum Kino gehe an. Ja, du hast jetzt auch Musikwunsch. Also, ich weiß nicht, das passt wahrscheinlich bei euch nicht ins Programm rein. Ich bin gerade ein bisschen, ich mag total gerne Placebo gerade. Habe ich nicht da. Du kannst ja New Model Army wünschen, wenn es auf der einen Platte drauf ist, die ich habe. Aber die haben wir noch ganz schön auf meiner alten Festplatte. Vor ganz kurzem haben die, glaube ich, was Neues jetzt rausgebracht, oder? Die waren auch das kann schon sein, aber ich habe einmal vor 2 Jahren ein Interview mit New Model Army gemacht und das war irgendwie so 10 Jahre, nachdem ich New Model Army nicht mehr gehört habe. Davor aber ganz oft und habe so gedacht, ey, New Model Army, total cool, will ich ein Interview mitmachen. Und dann habe ich darüber nachgedacht, so, was hat New Model Army eigentlich so die letzten 10 Jahre gemacht? Coole Sachen, aber musikalisch kann ich dazu nicht allzu viel sagen. Aber ich habe eine alte Platte von denen. Wenn du die hören willst, kannst du die hören. Aber halt so in 3 Wochen. Kein Problem. Ich bin ja nicht aus der Welt. Das war relativ viel, oder? Jetzt habe ich Schluck auf. Max hat Schluck auf. Ich mach, ich nehme dich mal mit zum Plattenspieler. Okay. Deine Schwester ist total begeistert von unserer Idee. Du hast mich angerufen gerade. Ja, das schon. Ja. Ey, von der möchte ich mir was wünschen. Gibst du mir die mal? Aber deine Schwester kennt die ja gar nicht. Gib mal her. Ja, lass mich eben die Platte nehmen, dann. Trinkt ihr eigentlich bei Bier beim Sendung aufnehmen? Nein. Nicht nur. Nur Schnaps. Nicht nur. Ja, Wein und Schnaps trinken wir auch dabei. Ach, nimm doch direkt Get Me Out, ey. Das ist leicht zu schreiben. Lied A-Seite. Ich habe ja die alten Sachen, du hast mir ja die Links geschickt. Ich habe die alten Sachen mir mal angehört. Wirklich sehr witzig. Ich dachte, jetzt kommt wirklich sehr scheiße. Aber jetzt kommt New Model Army für dich. Okay. Ja, hörst du noch irgendwas davon? Ja. Hörst du das? Ja. Dann bleib mal dran. Das hört sich ein bisschen an, als hätte ich einen Flat. Ich hab eine Flat. Ich hab einen Flat. Ich muss das so sagen. Hoffentlich hast du eine Flat. Ja. Das ist toll, ey. Snoopy, help uns. Yeah. Kalt rein. Ist egal. Jasmin, bist du noch dran? Ja. Ja, dann, das war jetzt dein Musikwunsch. Nett, danke. Wir müssen jetzt noch jemand anderes anrufen, deswegen, ja, wie gesagt, ich rufe das später an, wegen dem persönlichen Scheiß. Hat sich wahrscheinlich jetzt erledigt nach dem Lied. Wahrscheinlich wolltest du nur mal New Model Army hören. Genau. Alles klar. Mindestens. Bis ich wünsche euch was. Jo, gleichfalls. Tschüss. Ciao. Ich rufe jetzt mal hier ein Urgestein der der Steingeschichte an. Wir können auch mal Fisch anrufen, seine Nummer habe ich ja auch drin. Können wir auch? Ne, ruf mal Jim Bob an. Ich glaube, Fisch muss arbeiten. Glück. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von Thomas Jakubiak. Thomas Jakubiak. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Hallo. Hallo, Tonsignal. Hallo, Thomas Jakubiak. Wiederhören. Okay, ich versuche noch was anderes. Den Kies können wir machen, rufen. Oder wir könnten auch zum Beispiel jemand anders anrufen, wo mir auf Anhieb einfallen würde. Das Lustige an diesen gerufenen Leuten. Also der Hintergrund, weswegen wir ständig Leute anrufen hier bei unserer Radiosendung, ist ja... Ist ja, aber nichts einfällt, oder? Nein, dass wir überhaupt sicher gehen können, dass uns diese drei Leute, die wir anrufen, überhaupt zuhören. Die Dani von Lilly. Lilly, ja, Dani. Ruf an! Kreisch. Wenn die Nummer noch stimmt. Klingelt die Nummer. Naja, war ein Versuch wert. Ansonsten können wir, ich sag mal, irgendeinen der spontanen neue Jingle einsingen und da fällt mir echt nur der Westfale ein, ey. So. Mit W, ne? Wrist, wrist. Ne, mit S. Ich geh jetzt mal pissen. Ja, ich mach. Schon ist die Platinum-Mitte durchgebrochen, geil, ey. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit ja, leider nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Bammel, Sie eine ey. Nachricht nach dem Signalton. Nix da. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Da lass es hier mal kurz Pipi machen. Was hat denn? Die können wir langsam aufhören, weil... Nee, wir machen noch was anderes. Moment. Und zwar... Kopfhörer. Ah, Moment. Machen wir das hier mal. Hallo. Neben mir steht der Lars und ich möchte den Lars noch eine Frage stellen. Lars, wie bist du zum Punk gekommen? Ja, hier war gerade so ein großer Kreis, der sich gegenseitig zugeprostet hat und ich hatte keine Flasche in der Hand, deswegen war ich total traurig. Keine Platte? Keine Flasche. Flasche? Ja, und ich habe mir jetzt eine Flasche Bier gekauft und deswegen bin ich zum Alkoholiker geworden. Wie war die Frage nochmal? Wie du zum Alkoholiker geworden bist. Ja, genau. Ja, passt, ne? Ja, ne. Das ist die pure Verleumdung hier. Das ist alles gefaked. Ja, mach mal aus hier. Ich muss ja auch nicht. Dementiere alles. Okay, warte mal. Ich dementiere alles. Komm, jetzt lass mal die Dagmar sich nochmal fremdschämen. Wer das überhaupt die Dagmar ist? Ich höre das gar nicht. Mir selbst schämen. Ich hatte ein traumatisches Erlebnis. Und zwar habe ich ein Praktikum bei Radio 91.2 in Dortmund gemacht. Und da musste ich Interviews aufnehmen, aber nicht mit so einem Gerät. Also so einem kleinen im Handyformat, sondern ich hatte ein Gerät dabei und das ist keine 2 Jahre her. Das war so groß wie ein Videoreceiver und da konnte man ein Mikrofon anschließen Und das war riesengroß. Das ist auch schon. Geil, und das darf nicht verwendet werden. Wir sollten echt Fernsehen machen, weil hätte man deine Handbewegung sehen können und die waren echt noch besser. Ja, mach doch mal kurz mit haben. Wir haben ja eigentlich so ein indirektes. Nein, Kinder, ich möchte das Musik nicht gesendet machen. Haben. Ich möchte das nicht gesendet haben. Nein, so schön. Geh hin und mach. Ich glaube, alles, was ich mache, ich kann hier wunderschöne Handbewegungen machen. Robert Lemke, Berufe raten, die typische Handbewegung, so? Was haben Sie gemacht? Ich habe ein Praktikum beim WDR gemacht. Niemals ein Praktikum bei Radio 91. Ach, Radio 91? 2. 92. 91,2. 91,2. Radio 92,1. In Unna. In Unna? Nein. Nein, nein, so alt bin ich noch gar nicht. 91 war ich 3 Jahre alt. So. 92 war das jetzt? Ich bin ein 88-Jahrgang. Ey, aber das schlimme Praktikum, das ist keine 2 Jahre alt. Aber die Aufnahmegeräte waren wirklich riesengroß. Also die hättest du in so einen Aktenkoffer packen können und dann so zum Termin losgehen. Ich muss mich kurz aufbauen und dann können wir ein Radiointerview machen. So, und jetzt mach mal hier fertig. Fertig? Ja. Sag einmal noch kurz oi. Oi. Oi. Oi. Hey, hier, hallo, hier Magdala von Zweite Distriktion. Magdala. Wie bist du zum Punk gekommen? Genau. Nee, ich muss die Frage stellen. Wie bist du zum Punk gekommen? Ich bin auf den Punk gekommen, auf dem ACDC-Konzert. Echt? Ja. Aber dann wärst du ja Metalist. Nee. Bist du ja auch. Nee, ich bin da auf dem ACDC-Konzert vom Punk gekommen. Ey, mit dick ins Ohr. Die haben ja alle zu wenig gesoffen, ja. Und da habe ich gesagt, du machst jetzt hier weiter in einer anderen Richtung. Und vor allen Dingen hier TNT, Punk, ACDC, Punk and Love, you know. Genau. Ey, jetzt doch mal ein Sekretär ins Ohr. ACDC, Punk and Love. Ja, oi. Soll ich ausmachen? Ja, mach aus. Oi. Sarah, sag mal oi. Oi. Oi. We'll be right back. ist schon das nächste Lied. Hört mal eben kurz, ob das so... Freut sich live. Jetzt kommt Ninja Jalamonta. Oder war das bevor die Gamma aus? Obwohl, ne, jetzt haben wir noch, oder? Nee, das Lied war vorbei, also deswegen konnte man das jetzt nicht mehr nachvollziehen, ob das, ob die Platte zu langsam gelaufen ist. Wahrscheinlich haben wir zu langsam auch gespielt, wahrscheinlich hat doch eine Frau gesungen. Sollen wir mal aufhören langsam? Dann können wir den dann noch, oder sollen wir... Du kannst den ja mal machen und dann mache ich trotzdem noch eine Platte dahinter. Welchen nehmen wir denn hier? Ach komm, wir nehmen den hier. Yeah. Ja, ist vorbei, ne? Tschö. Hör mal, ich hab gesagt, ist vorbei. Kannst das Ding noch ausmachen. Ja, so kannst du die Sendezeit auch voll machen, ne? Wenn du keinen Bock hast, GEMA zu latzen, ne? Stattdessen lieber irgend so ein Penner vor das Mikro nehmen, der dann die letzten Sekunden noch voll macht, sich irgendeine Scheiße aus dem Kopf drückt, die prinzipiell auch keinen interessiert, aber ich meine, den Leuten, die so eine Sendung produzieren, ne, denen sind die Hörer ja auch so was von egal, ne? Also ich könnte aus dem Nähkästchen plaudern, ne, wenn ich könnte, ne? Wenn der Kerl mir nicht das Mikro jetzt schon dreimal vor den Kopf gehauen hätte, aber ich sag mal, wenn ich reden könnte, wie ich wollte, ne? Kerr. Ich mag gar nicht drüber nachdenken. So, mach fertig, meine Bahn kommt.